Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 25. Guten Morgen und guten Morgen. Wir machen wieder weiter. Schau, Paulus teilte ihnen das mit, nicht weil er ihr Geld wollte, sondern die Frucht ihrer Großzügigkeit. Schau mal, Großzügigkeit bringt Frucht. Mangelnde Großzügigkeit bringt keine Frucht. Das ist ein wichtiger Gedanke, über den man nachdenken sollte. In Vers 18 sagt er ihnen also: Ich habe jetzt alles, was ich brauche, ich habe mehr als genug, ich bin über alle Maßen zufrieden. Wenn er also mehr als genug hat, warum redet er dann über die Bedeutung des Gebens? Ich habe das in Vers 17 erklärt. Es hatte nichts damit zu tun, was Paulus brauchte, es ging um sie. Als ich beschlossen habe, beständig großzügig zu sein, habe ich ein paar ganz einfache Dinge gelernt. Erstens, ich sähe nicht nur in Menschen, die einen Mangel haben. Gott wird nicht durch Not motiviert, sondern durch seine eigene Güte. Und doch geben wir Christen so oft, weil es einen Mangel gibt. Ich persönlich glaube nicht, dass es richtig ist. Du magst anderer Meinung sein, das ist okay. Ich habe verstanden, dass wenn ich gebe, wo Not herrscht, ich den Menschen oft nicht helfe. Denn oft besteht Mangel, weil die Menschen immer wieder falsche Entscheidungen treffen. Sie gehen schlecht mit ihren Finanzen um. Wenn ich ihnen also etwas gebe, helfe ich ihnen nicht, ihr Leben zu ändern. Damit will ich nicht sagen, dass ich nicht gebe, wenn Hilfe nötig ist. Ich sage nur, dass ich nicht auf die Not reagiere, sondern auf den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist mein Herz zum Geben berührt, gebe ich jeden Betrag und stelle keine Fragen. Das ist der Fehler, den wir meiner Meinung nach oft machen. Wir wollen immer nach bestimmten Regeln leben, anstatt zu lernen, nach der Führung des Heiligen Geistes zu leben. Die zweite Sache, die ich in Bezug auf die Aussaat gelernt habe, ist, dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Ich weiß, dass wir die Verantwortung haben, für die Armen zu sorgen. Das klingt wie ein Widerspruch, nicht wahr? Einerseits sagst du also, dass du die Verantwortung für die Armen trägst und dann sagst du, dass du nicht gibst, wenn Hilfe nötig ist. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht gebe, wenn Hilfe nötig ist. Ich habe gesagt, dass ich mich nicht von der Not leiten lasse, sondern von der Güte Gottes. Ich habe gelernt, dass bestimmte Prinzipien im Reich Gottes immer funktionieren. Das habe ich mein ganzes christliches Leben lang praktiziert. Ich habe immer in das Leben der Menschen hineingesät, die mich die Prinzipien des Reiches Gottes gelehrt haben. Wie Paulus sagte, soll der, der lehrt, teilen. Und ich habe immer mit der Gemeinschaft geteilt, zu der ich gehöre. Also denkt darüber nach. Wir sind Teil einer Gemeinde, wie auch immer sie aussehen mag. Und was tun wir? Wir legen Geld in einen Korb, anstatt uns um die Brüder und Schwestern zu kümmern, die wirklich bedürftig sind. Und zwar nicht, weil sie schlecht wirtschaften, sondern wegen anderer Umstände. Das hat mir noch nie gefallen, denn in der Bibel steht, dass wir vor allem gegenüber denen großzügig sein sollen, die zum Haus des Glaubens der christlichen Familie gehören. Ich kann daher in einer Versammlung kein Geld in einen Korb legen, wenn neben mir ein Bruder sitzt, der nicht weiß, was er morgen essen soll. Das sind ganz einfache Prinzipien. Paulus sagt, er habe mehr als genug und trotzdem lobt er sie dafür, dass sie ihm finanzielle Unterstützung schicken. Wäre es nicht sinnvoller, wenn Paulus sagen würde: Leute, ich habe mehr als genug, ich brauche nicht so viel, also schickt mir bitte nichts mehr. Wäre nicht dies der richtige Weg? Nein, denn in dem Moment, in dem Paulus das getan hätte, hätte er an sich selbst gedacht und nicht mehr an sie. Das Herz von Paulus war so rein und so aufrichtig. Er wusste, es ging um sie und nicht um ihn. Wenn du den Brief an die Thessalonicher liest, wirst du außerdem feststellen, dass Paulus selbst hart gearbeitet hat, Tag und Nacht, damit er seine Mitstreiter finanziell unterstützen konnte. Du siehst, das Herz von Paulus war völlig frei von der Liebe zum Geld. Morgen zeige ich dir eine sehr kraftvolle Wahrheit. Bis morgen!